schlage doch bald Segelstunde. Ach, schlage doch bald, schlage doch, schlage doch, ach, schlage doch bald Segelstunde. Ach, schlage doch bald, ach, schlage doch bald, Siegestunde, schlage doch bald den allerletzten Glockenschlag. Schlage doch bald den allerletzten Glockenschlag. Ach, schlage doch bald, schlage doch, schlage doch, ach, schlage doch bald, Siegestunde. Ach, schlage doch bald, Siegestunde. Ach, schlage doch bald, Siegestunde. Schlage doch bald in allerlei den Glockenschlag, schlage doch bald den allerletzten Glockenschlag. Ach, schlage doch bald,